Händewerk. Tritt Herz der Finsternis. Hängen die Menschen nur wie an Fäden fest zusammen? Verläuft sich die Wirklichkeit in mir wie die Körner im Sand? Spielt das Uhrwerk nicht doch reichlich schnell? Überrumpeln mich die Tage mit ihrer Dringlichkeit? Verschleißt mein Körper nicht in jedem Angesicht dieser Zeit? Bin ich nur geboren, um allein zu sein? Ist hinter aller Sprache und inmitten jeden Worts nur ein verflochtener Dunkelheit? Waren wir uns nicht schon selbst zu oft genug? Wollten wir nicht einmal mehr sein als nur tot? Was uns umgibt, ist Stille und leere Traurigkeit. Von fremden Wegen erzählt mir diese Zeit und von Pfaden der Verlassenheit. Bin ich stets noch hier oder doch schon fortgegangen? Ich vermag's nicht mehr zu sagen. Die Erinnerung daran sieht's heran und ist schon längst vergangen. Mir wird unaussprechlich jedes Wort, wie ein Knoten in meiner Kehle, verbleibt nur immerfort, immer wieder und wieder dieser Stille und leeren Traurigkeit. Mein Herz nur lodernd mit Flammen bleibt. Vor dir stehen und wie durch eine Wand nur vermag ich dich zu sehen. Frag mich, will ich nicht noch einmal zu dir gehen? Will ich dir denn ewig widerstehen? Was spricht aus deinem Herzen? Sag es mir. Flüstere leise deine Worte wie ein Hauch nur auf schwarz durchdrängtem Papier. Ohne dich verfall ich hier in Schwärze, Kälte, schwere Müd und Traurigkeit. Wie zerschlagen bin ich in stumpfer Lieblosigkeit, verfallen mein innerer Zufluchtsort. Was bedeutet mir die Sprache, wenn nicht reines Gefühl, doch nicht auszudrücken und offenbar ist's mir, immer nur wie ewig finsteres Gewühl. Im Kampfe liege ich stets und noch in mir drin, verbirgt ein Schatten, was ich hier auch je geworden bin. Ein Herz der Finsternis lauert noch in den hellsten Stunden. Auf allen Wegen und durch jedes Ringen wird das Leben doch nur weiter zerschunden. Die Wahrheit mit der Lüge nur immerfort verbunden. Verkommt nicht alles dann zu einem unsäglichen Klumpen? Ist Gott in diesem Haus der Lüge nicht schon lange tot und an seinem Blute ertrunken? Hab ich mein Menschsein jemals noch überwunden? War ich denn immer schon hier inmitten der kalten Schwärze versunken? Meine Seele, was ist sie bloß? Ein einsames Lächeln, ein verlassener Schuss? Es fällt schon bald das Los, und dein Herz, die Finsternis ganz groß, zerreißt druglos alle Wirklichkeit. Mit schlingender Gier überzieht es diese Welt, verschlingt sie immerfort in reiner, stummer Einsamkeit. Es verblasst das Leben, und in ein Chaos hinab stürzt sich diese Welt. Die Tage fortan sind an dem Werke meiner Hände abgezählt.